Erster Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben an die Gemeinde in Thessalonich. Wir wünschen euch Gottes Segen von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus. Zweiter, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Dritter, Brüder und Schwestern, wir müssen Gott immer für euch danken. Euer Glaube wird sehr stark. Ihr habt viel Liebe füreinander. Vierter, wir sind stolz auf euch in den Gemeinden Gottes. Ihr bleibt stark im Glauben, auch wenn ihr verfolgt werdet und es euch schlecht geht. Fünfter, das zeigt, dass Gott gerecht ist. Ihr werdet würdig sein für Gottes Reich, für das ihr jetzt leidet. Sechster, Gott ist gerecht. Er wird die bestrafen, die euch Leid zufügen. Siebter, und euch, die ihr jetzt leidet, wird er Ruhe geben. Das wird passieren, wenn Jesus vom Himmel kommt mit seinen Engeln. Achter, Jesus kommt mit Feuer. Er wird die Menschen bestrafen, die Gott nicht kennen und nicht auf die gute Nachricht von Jesus hören. Neunter, diese Menschen werden für immer verloren sein. Sie werden weg von Gott sein und seine Macht nicht sehen. Zehnter, das wird geschehen, wenn Jesus kommt. Dann werden alle sehen, wie gut er zu seinen Freunden ist. Alle, die glauben, werden ihn bewundern. Ihr glaubt, was wir euch gesagt haben. Elfter, darum beten wir immer für euch. Wir bitten Gott, dass er euch hilft, so zu leben, wie er es möchte. Wir bitten ihn, dass er euch Freude gibt, Gutes zu tun, und dass euer Glaube stark ist. Zwölfter, dann wird der Name von Jesus geehrt. Und ihr werdet durch ihn geehrt, weil Gott und Jesus Christus euch gnädig sind.